Sprech, Test. Okay. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerd, dem diskordianischen Spider-Man-Podcast. Ja, heute eine Folge ganz im Zeichen des freundlichen Wandkrabblers, wenn ich das mal so sagen darf. Mein Name ist Steffen und ich freue mich auf, ich guck mal, ob ich diesmal in 30 Minuten hinkriege, ohne zu hetzen. Meine Themen sind heute wie folgt, und zwar rede ich jetzt erstmal zu Beginn über die TV-Serie Spectacular Spider-Man. Danach schaue ich mir den kompletten Event Spider-Verse an, der jetzt auch gerade erst kurz zu Ende gegangen ist. Und am Ende, da gucke ich mir noch ein Comic-Heft an. Und weil wir ja heute eine Spider-Man-Sendung haben, dann auch passend zum Thema Spider-Man, die erste Ausgabe von Silk. Guti, dann fangen wir auch gleich mal direkt an. Und zwar mit Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man ist eine TV-Serie, die gelaufen ist, ich glaube, von 2009 bis 2011 in zwei Staffeln mit insgesamt 26 Folgen. Ich muss erstmal eine kleine Vorgeschichte erzählen. Ich schaue seit 2009 kein Fernsehen mehr bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe auch eine ganze Menge an Kinderprogramm tatsächlich verpasst. Und Teil dieses Kinderprogramms sind natürlich jetzt auch in den letzten paar Jahren immer mal wieder Superhelden-TV-Serien gewesen. So kam es eines schönen Tages, dass der Fernseher irgendwo eingeschaltet wurde und es lief eine Folge Ultimate Spider-Man. Und so ziemlich parallel dazu, also irgendwie eine Viertelstunde später, nach Schluss dieser Ultimate Spider-Man-Sendung, lief dann tatsächlich eine Folge Spectacular Spider-Man. Und ich habe dann also wirklich beide Serien back-to-back mehr oder weniger sehen können und habe da einfach wirklich festgestellt, okay, Moment, ja, ich weiß gar nicht, also Spectacular Spider-Man habe ich damals also wirklich festgestellt, ist wirklich die bessere Serie von den beiden. Ich habe mittlerweile ein bisschen mehr Ultimate Spider-Man gesehen, nicht wirklich viel, weil die Serie sagt mir nicht zu. Spectacular Spider-Man habe ich inzwischen tatsächlich komplett auf DVD mir bei Amazon mal zugelegt und muss ganz ehrlich sagen, die Serie ist wirklich grandios. Was macht die Serie aus? In der Hauptrolle ist, wen sollte es wundern, Peter Parker. Peter Parker ist Spider-Man, und zwar machen wir mit Peter Parker Bekanntschaft, da ist er schon Spider-Man und zwar schon für ein paar Monate. Also man trifft ihn praktisch nach den Sommerferien. Also er ist schon ein paar Wochen, ein paar Monate tatsächlich Spider-Man, hat schon ein bisschen Erfahrung hinter sich. Die Schule geht wieder los. Ja, wie soll man das sagen? Also er wird immer noch in dieses Superheldenleben so ein bisschen reingeworfen, auch wenn er das vielleicht erstmal so gar nicht möchte. Aber im Grunde genommen findet er sich relativ schnell zurecht, bekommt eine Stelle im Labor von Kurt Connors, zusammen mit Gwen Stacy und Eddie Brock arbeitet er dann dort. Und nach und nach entspinnen sich dann, das war jetzt aber nicht beabsichtigt, entspinnen sich dann eben weitere Abenteuer daraus. Also Norman Osborn gibt sich nach und nach eben doch als der Gauner zu erkennen, der er wirklich ist, und hat im Hintergrund ein eigenes Super-Schurken-Programm. Naja, und so entspinnen sich nach und nach halt mehrere Plots, die dann über die ganze Serie, also über alle 26 Folgen tatsächlich sich entlang ziehen. Also das sind wirklich nur 26 Folgen, aber man macht wirklich Bekanntschaft mit allen elementaren Schurken, mit denen Spider-Man also wirklich wichtigerweise zu tun hat. Ja, was macht die Serie jetzt besonders? Warum ist sie besser als Ultimate Spider-Man? Nun ja, zuerst mal richtet sich die Serie sehr nach den Comics Amazing Spider-Man, also eben nicht dem ultimativen Universum, wie es Ultimate Spider-Man tut, sondern eben tatsächlich den regulären Stan Lee und Steve Ditko Comics. Und das merkst du eben auch in der Darstellung von Figuren, in den Personen, in der ganzen Story, die sich also wirklich sehr, sehr, sehr nah an auch so, ich sag mal ganz grob gesagt, so die ersten 40, ja, vielleicht 50 Hefte Spider-Man eben von Stan Lee und Steve Ditko. Orientiert sich diese Serie. Und es ist also wirklich extrem spannend, wirklich zu sehen, wie Peter Parker von Folge zu Folge wirklich zu einem Superhelden wird, obwohl er eigentlich noch ein Highschool-Schüler eben ist. Gleichzeitig hast du, und das finde ich immer ganz wichtig in einem Spider-Man oder in einem Superhelden, ja nicht mal in einem Superhelden-Heft, aber tatsächlich in einem Marvel-Heft, einen sehr großen Anteil an Soap-Opera. Elementen, nämlich dass der Alltag in der Schule wird gezeigt, die Figuren vorrangig, also natürlich Flash Thompson, Liz Allen, Gwen Stacy, die werden alle also wirklich vernünftig dargestellt. Diese Charaktere werden auch tatsächlich mit Leben gefüllt und haben alle auch irgendwie irgendwas mit Spider-Man oder mit Peter Parker dann direkt zu tun. Was die Serie in meinen Augen aber wirklich gut macht, ist, die Strukturen der alten Comics insofern aufzulösen, als dass die Reihenfolge der Abenteuer ziemlich durch den Wolf gedreht wird. Und zwar hält sich die Serie nicht stur an die Reihenfolge der Geschichten, wie es beispielsweise die Spider-Man-TV-Serie in den 90er Jahren gemacht hat. Also wirklich nach und nach die Geschichten zu erzählen, teilweise wie sie wirklich auch eins zu eins in den Comics passiert sind. Das mag gut sein und das ist auch nah am Quellmaterial, aber es wird einfach nichts Eigenes mehr produziert. Und wie gesagt, wenn man eine TV-Serie sehen möchte, die nah an den Comics ist, nehmt euch die 90er-Jahre-Spider-Man-TV-Serie vor, dann macht ihr nichts verkehrt. Spectacular Spider-Man geht aber wirklich hin und gibt dieser Serie, also man gibt dieser Serie also wirklich ja eine eigene Identität, indem man also hingeht und bestimmte Plots aneinander reiht, die erstmal so miteinander nichts zu tun haben und Dinge auch ja parallel passieren lässt und also wirklich Figuren sich über mehrere Folgen entwickeln zu lassen. Eddie Brock wird also wirklich zunehmend aggressiver, von einem ursympathischen jungen Mann wird er also wirklich, ja, wie soll ich das sagen, zu einem Schurken. Und jeder weiß, was hinterher mit Eddie Brock passiert, er wird zu Venom. Und das passiert natürlich auch irgendwann. Ja, wie soll ich das sagen? Also trotzdem noch Geschichten aus den ersten 40 Spider-Man-Heften passieren, hat man dann plötzlich auch Venom dazwischen. Und Venom kommt ja aus einer Zeit Mitte der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre circa. Das passt irgendwie nicht richtig gut zusammen, würde man denken. Aber es wird parallel dazu erzählt und fügt sich ganz natürlich in die Geschichte um Spider-Man ein und das ist sehr, sehr gut gelöst. Auch die ganze Sage um das schwarze Kostüm, die also immer wieder aufgegriffen wird. Der erste wirklich groß angelegte Kampf gegen die Sinister Six, der damit verbunden wird, das ist also wirklich eine Interpretation dieser Spider-Man-Welt, die ich so noch nicht gesehen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso hat es mir sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie bestimmte Figuren dargestellt worden sind. Im Bonusmaterial der DVD sieht man eben auch die Macher, die sagen, wir zeigen hier eine Serie, die in New York der Neuzeit spielt. Und damals in den Comics waren das alles Weißbrote. Ne? Also alles waren Kaukasier, alle waren weiß und schwarze Charaktere maximal irgendwo in ganz entfernten Nebenfiguren. Und man ist auch so hingegangen und hat den kompletten Cast, also Peter Parker, jetzt nicht unbedingt, aber den ganzen Supporting-Cast wirklich international gestaltet. Kenny ist, ich würde mal sagen, Samoaner, vielleicht leicht asiatisch, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Liz Allen hat so leichte Latina-Anwandlungen, etliche von Flash Thompsons Football-Kollegen sind schwarz. Es ist also unheimlich schön zu sehen, wie divers New York eigentlich wirklich ist, weil New York ist der Melting Pot, sagt man ja immer so schön. Das merkt man da also ganz deutlich, eben auch in dem sehr diversen Cast, den die Figuren da haben. Ich habe die Serie auf Englisch geguckt, also die DVD bietet sowohl die deutsche als auch die englische Tonspur und ich habe mir das auf Englisch gegeben. Und da war eine Rolle ganz interessant besetzt, nämlich die von Adrian Toomes, a.k.a. Vulture, also der Geier. Der ist besetzt mit Robert Englund. Das ist der Typ, der damals Freddy Krueger gespielt hat. Der ist total abgefahren. Und der spricht eben Adrian Toomes. Ob das nicht vielleicht ein bisschen Stuntcasting ist, weiß ich nicht. Also im Bonusmaterial kommen die Leute alle auch noch zu Wort. Was die Stimmen angeht, hat man da also wirklich das Beste rausgeholt, was irgendwie in so einer TV-Serie rauszuholen war. Die Serie ist produziert von Sony, also das ist eine Sony-Produktion, wahrscheinlich so ein bisschen im Fahrwasser zu den Kinofilmen entstanden und womöglich, vielleicht werfe ich das Disney auch zu Unrecht vor, aber womöglich hat man dann Sony so ein bisschen die Lizenz entzogen oder vielleicht ist die Lizenz fürs Fernsehen auch ausgelaufen, weiß kein Mensch. Und Man hat dann also gesagt, man würde jetzt also wirklich selber eine Serie produzieren wollen und hat dann eben angefangen, Ultimate Spider-Man ins Fernsehen zu bringen. Das ist ungefähr auch genau diese Zeit. Also Spectacular Spider-Man war dann irgendwann zu Ende und Ultimate Spider-Man fing an. Man merkt, dass man von Sonys Seite gerne noch eine dritte Staffel gemacht hätte. Denn ja, das Ganze wird ein bisschen, wie soll ich das sagen, unbefriedigend aufgelöst. Also viele Plotlines sind noch gar nicht beendet, viele angefangene Geschichten sind gar nicht so richtig in Fahrt gekommen. Also auch so diese Liebesbeziehung zwischen Gwen Stacy und Peter Parker, die gerade erst wirklich begonnen hat, wird dann abrupt auch wirklich beendet. Also dieses Liebesdreieck zwischen Liz Allen, Peter Parker, Gwen Stacy und Harry Osborn. Nee, Moment, das sind vier. Moment. Ist egal. Also dieses Liebesviereck wird gar nicht großartig aufgelöst. Das ist ein bisschen schmerzhaft tatsächlich, dass man also da nicht noch eine Staffel mehr hätte machen können, leider. Im Bonusmaterial sagt dann eben auch der Produzent der Sendung ganz deutlich, so er möchte einfach eine Serie produzieren. So, wenn die Leute dann in ein paar Jahren mal zurückgucken, und er sagt das wirklich fast so, dann sollen die Leute denken, okay, that was the Ultimate Spider-Man. Und da habe ich dann auch beim Gucken gedacht, ja, ich glaube nicht, dass das der Gedanke ist, den die Leute haben werden, weil bei Ultimate Spider-Man hat man dann ja schon mal eine ganz andere Assoziation. Die Serie ist für einen guten Zehner bei Amazon erhältlich. Also ich habe mir das wirklich gegönnt, weil ich dachte, komm, die 10 Euro hast du gerade mal über. Für 26 Folgen ist das nicht zu viel. Kommt auf 4 DVDs in guter Bildqualität und da kann man sich nicht beschweren. Und das ist so mein Fazit für Spectacular Spider-Man, einfach wirklich die bessere Spider-Man-Serie. So, jetzt muss ich noch wieder einen Schluck trinken. Das ist ja mal ganz wichtig, dass man auch seine Energie, nee, nicht seinen Energiehaushalt, ja den auch, aber dass man auch seinen Flüssigkeitshaushalt immer schön ausgeglichen hat. Moment, ja, Mineralwasser. So, und dann gehen wir gleich auf das nächste Thema ein, nämlich nicht Superior Spider-Man, aber fast genauso. Wir reden über Spider-Verse. Spider-Verse war ein Event, auf den ich lange hingefiebert habe. Nämlich ungefähr seit, ich weiß gar nicht, Mai 2014 oder sowas, seitdem dieser Event angekündigt wurde. Und ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut. Und im November 2014 ging es dann auch tatsächlich endlich los mit Spider-Verse. Und die große Überschrift war Every Spider-Man Ever. Forever. Ja, das ist auch was anderes. Auf jeden Fall verschlägt es die Spider-Männer des Multiverses in einen Kampf gegen die sogenannten Inheriators. Das ist eine Rasse von, ja, wie soll ich das sagen, Energievampiren. Ich glaube, das ist so das, was man sagen kann, Lebensenergievampiren oder Wesen, die halt wirklich sich von der Lebensenergie von, also in dem Fall wirklich von Spinnentotems ernähren. Das ist eine Storyline, die hat J. Michael Strolinski damals angestoßen. In seinem Spider-Man-Run, das kann man nochmal nachlesen, in Spider-Man Homecoming, so hieß das. Das war, glaube ich, sogar, das ist gestartet mit einer neuen Nummer 1 damals, irgendwie The Amazing Spider-Man 1 bis 5 war das. Das gab es von Hachette als allerersten Band damals für 3,99, deswegen habe ich das auch nur gelesen. Da bekommt es Spider-Man tatsächlich zum ersten Mal eben mit einem dieser Inheritors zu tun. In Spider-Verse ist der Auslöser allerdings, dass Peter Parker den Bunker nochmal öffnet, den er zu dieser Zeit eben gezeigt bekommen hat. Und in diesem Bunker befindet sich Silk. Silk ist am gleichen Tag, also Cindy Moon ist am gleichen Tag von der Spinne gebissen worden wie er. Aber Ezekiel, eben dieser, weiß nicht, was gar nicht mehr, wer Ezekiel genau war, aber eben so dieser Beschützer, dieser Spider-Totems, hat dann Silk weggesperrt, weil sie eben für diese Alpha-Totem sein soll. Und ich habe das auch nicht wirklich ganz kapiert, das war ein bisschen seltsam. Diese Bunkeröffnung ruft dann eben tatsächlich diese Inheriators auf den Plan. Es entspinnt sich also, ich komme aus diesem blöden Wortspiel komme ich nicht raus. Es entspinnt sich also tatsächlich ein Abenteuer, was alle Spider-Männer des Multiverses zusammenführt. Und also teilweise sehr obskure alte Spider-Männer aus der Vergangenheit hervorruft, auch einige neue Figuren einführt. Figuren, die man also seit Edge of Spider-Verse, das war so eine fünfteilige Vorserie vor Spider-Verse, also Figuren, neue Figuren auf den Plan ruft, allerdings auch eben viele alte hervorbringt. Und das ist einfach eine Sache, die fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob dieser Ausspruch Every Spider-Man Ever tatsächlich eingehalten wurde, weil es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendeinen speziellen vermisst hätte, sondern so auch die ganzen Exoten, die ich erwartet hätte und noch zwei, drei mehr, die waren auch alle wirklich da. Tatsächlich war es auch so ein bisschen so ein Spider-Man-Overkill, also es waren auch ein paar zu viele Spider-Männer im Bild. Ich beschränke mich in meiner Review einfach mal auf die Amazing Spider-Man Hefte und aber auch auf die Sonderhefte, ich glaube das war Spider-Verse 1 und 2 und dann Spider-Verse Team-Up, das waren glaube ich drei Hefte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in Spider-Verse wurden also parallele Spider-Männer erzählt, teilweise ganz neue Figuren. Diese Hefte haben so ein bisschen auch diesen ganzen Spider-Verse-Event ein bisschen unterfüttert. Das war sehr interessant. Es gab daneben noch Geschichten in Spider-Woman, in der neuen Spider-Woman-Serie. Da waren, glaube ich, die ersten drei Hefte direkt Spider-Verse-Hefte. Die fand ich gar nicht so bemerkenswert, außer dass man in Spider-Woman selber nochmal die Welt der Inheritors ein bisschen kennengelernt hat. Das war schon noch ganz interessant. Das gleiche gilt für diese dreiteilige Scarlet Spider-Serie, in der es, Ben Reilly und dann Kane, also eben die beiden Scarlet Spiders aus der 616er Kontinuität, wobei ich bei Ben Reilly gar nicht sicher bin, welcher das jetzt genau ist, aber es ist irgendein Ben Reilly aus irgendeinem Multiverse, weiß kein Mensch, und aber dafür auch Black Widow aus dem Ultimate-Universum, das ist nämlich auch ein Klon von Peter Parker, also eben in dem Fall die Ultimate Jessica Drew. Und diese drei Charaktere verschlägt es dann nochmal auf ein paralleles Abenteuer, aber auch da ist nicht wirklich was passiert. Und daneben sind noch Geschichten passiert in Spider-Man 2099, also auch eine Parallelgeschichte, da hat es dann glaube ich den 2099er Spider-Man und Lady Spider, also so eine Pulp-Version von, also eine weibliche Pulp-Version, sag ich jetzt mal, von Spider-Man oder vielleicht eine Pulp-Version. Nee, nicht mal Pulp. Pulp ist falsch. Eine Steampunk-Version von Spider-Man als Mädchen. Hat es da ins Rennen geschickt und das war also auch wirklich super uninteressant und hat eigentlich der ganzen Geschichte nicht wirklich was weitergegeben, sondern es war wirklich unnötig. Das waren auch nochmal irgendwie drei Hefte, da hätte man auch gut drauf verzichten können. Also wenn ihr das mal irgendwann lesen solltet, lasst genau diese Hefte alle aus, es hat gar nichts mehr damit zu tun, spart euch das Geld. Das ist meine Leseempfehlung. Was waren meine High- und Lowlights? Gut, ich fange mal mit den Lowlights an. Es war zu viel Spider-Man. Das hat also wirklich viel zu viel Spider-Man auf dem Bildschirm gegeben und das hat mir nicht gefallen. Also in jedem Panel der Spider-Man noch, dann der noch Spider-Man und dann noch der exotische Spider-Man. Das war ein bisschen viel und die Geschichte ging auch ganz oft gar nicht wirklich um den Kampf gegen die Inheritors, sondern dadurch, dass Peter Parker aus dem 616er-Universum eben auch viele verschiedene alternative Spider-Männer getroffen hat, waren da natürlich auch welche dabei, die unter Umständen Personen aus seiner Vergangenheit gewesen sind. Darunter einerseits Spider-Gwen. Spider-Gwen ist eben Gwen Stacy aus dem Paralleluniversum, die eben auch Spinnenkräfte hat und dann nochmal relativ weit hinten, und jetzt Achtung Spoiler, ein Spider-Man, der Ben Parker ist, also sein Onkel Ben. Und das sind natürlich dann Figuren, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Obwohl diese Figuren für ihn eigentlich tot sind, hat er sie dann plötzlich wieder vor sich stehen. Das sind also wirklich Stellen gewesen, wo ich gedacht habe, das kann es ja auch wirklich nicht sein. Trotzdem wurden da also wirklich viele exotische Spider-Männer gezeigt und die wurden aber auch irgendwie alle gut eingesetzt. Also insgesamt war es auch in der richtigen Situation immer auch der richtige Spider-Man. Es wirkte nicht so großartig konstruiert oder nur auf einen Haufen geworfen und nach dem Motto, wir gucken mal, was dabei rauskommt, sondern es war auch schon in Ordnung eingesetzt. Was ich ganz interessant fand, war vor allem, dass Spider-Ham, also eben die Cartoon-Schweine-Version von Spider-Man, ein relativ zentraler Charakter war, der dann auch zum Ende hin noch eine wichtige Rolle hatte, was ich ganz angenehm fand. Und Mayday Parker war ganz fest in den Plot integriert. Mayday Parker ist Spider-Girl. Und was ganz witzig ist, ich habe zufällig dann auch zur gleichen Zeit das zweite Volume von Spider-Girl gelesen. Aus den Jahren 2006, 2007 und 2008 und habe mich dann also in der Zeit auch wirklich mit Mayday Parker angefreundet. Also wenn ihr mal ein gutes alternatives Spider-Man-Comic lesen möchtet, gebt euch mal wirklich Spider-Girl. Das macht sehr viel Spaß. Also komplett twisted und endlich mal ein Mädchen als Spider-Man, als Superheld. Und auch sie hat praktisch die gleichen Probleme wie der männliche Spider-Man. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist kein Mädchen-Comic. Also auch wenn man jetzt meint, weiblicher Comic-Charakter, das ist ja nur für Mädchen. Nee. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Comic. Möchte ich schon meine Bottomline sagen, weil Habe ich jetzt eigentlich alles erwähnt? Es wurde relativ offen mit Exotischem umgegangen, also eben auch mit dem 60er-Jahre-Trickfilm Spider-Man wurde sehr offen umgegangen, was ich sehr interessant fand, dass man sich also auch selbstreferenziell dem Thema gewidmet hat, gerade weil der 60er-Jahre Spider-Man, so wie er ja auch genannt wird, also 60s Spider-Man eben, weil das ja auch so ein Internet-Meme geworden ist und dass man damit auch genauso umgeht, dass man das also nicht so großartig beschönigt und sagt, eigentlich ist es doch ziemlich cool, sondern dass man das in den Comics auch wirklich sagt, ja, wir wissen, dass das Quatsch ist und das Gleiche dann auch tatsächlich mit dem Ultimate Spider-Man aus dem TV macht. Richtig, richtig episch. Und es gibt noch so viele Kleinigkeiten, die ich jetzt hier vergessen habe. Ha, ich habe doch noch eine Kleinigkeit vergessen, nämlich die Beziehung Peter Parker 616 und Superior Spider-Man, die natürlich hier auch ausgerollt wird. Dr. Octopus ist nämlich auch in diesem Event drin und das wird ungefähr so ausgespielt, dass er während der normalen Reihe Superior Spider-Man ja irgendwann mal in der Zeit verschwunden war und mit dieser Tür. Und das ist genau das, was zwischen diesen beiden Situationen, also zwischen dem Eintauchen in die Tür und dem Austauchen oder Auftauchen aus der Tür eben passiert ist. Das ist sein Spider-Verse-Abenteuer tatsächlich. Und die Beziehung 616er Peter Parker und eben Superior Spider-Man ist wahnsinnig interessant, weil Peter Parker natürlich weiß, wer er ist, wer dieser Otto Dr. Spider-Puss ist und das ist ganz angenehm, die beiden Figuren da also tatsächlich interagieren zu sehen, weil du natürlich diesen unglaublich hochnäsigen und arroganten Superior Spider-Man hast, der sich gar nicht vorstellen kann, jemals zu verlieren, und weil er ist ja einfach der Superior Spider-Man, muhaha. Das ist wirklich sehr schön, das wird auch schön ausgespielt in ein, zwei Heften. Das macht sehr viel Spaß und am Ende wird es halt auch genau die Prügelei, die man dann am Ende erwartet hat. Gut, aber jetzt wirklich meine Bottomline, weil ich habe nur noch 5 bis 10 Minuten. Meine Bottomline ist also tatsächlich, Spider-Verse ist nicht unbedingt mein Lieblings-Spider-Man-Event. Wenn ich einen davon aus den letzten Jahren sagen sollte, dann ist es wirklich Spider-Island. Das hat mir also noch wesentlich besser gefallen, weil es auch irgendwie viel besser erzählt wurde, ein bisschen ausdifferenzierter war und nicht ganz so überladen mit Figuren. Dennoch muss ich sagen, dass die Figuren, die gezeigt wurden und wirklich ins Zentrum gerückt wurden, wirklich gut dargestellt wurden und mir wirklich sehr viel Spaß gemacht haben. Ja, das war es dann auch zum Thema Spider-Verse. Genau. Ach ja, genau. Weiter geht's mit Spider-Verse dann auch während Secret Wars. Da bekommt das Ganze dann auch noch eine kleine Miniserie, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, eine vierteilige Serie kriegt das dann. Also so eine Parallelhandlung eben zu Secret Wars. Mal gucken, wie das wird. Wahrscheinlich, naja, vielleicht einfach auch nur so ein Battle Royale zwischen den ganzen Spider-Männern, die noch übrig sind. Und mal gucken, wer von den ganzen Alternativ-Spider-Männern dann im neuen Marvel-Universum unterwegs ist. So, und weil wir hier noch so schön unterwegs sind im Thema Spider-Man, gibt es dann auch passend zum Thema Spider-Man ein Comic in der Review heute, und das ist die erste Ausgabe von Silk. Silk ist, wie gesagt, die neue weibliche Spider-Man-Version oder so, keine Ahnung. Ihr bürgerlicher Name ist Cindy Moon. Sie scheint auch asiatische Abstammung zu sein, was man meiner Meinung nach in den Amazing Spider-Man-Heften gar nicht so deutlich gesehen hat. Stacy Lee, die Zeichnerin in diesem Heft, schafft es aber tatsächlich, sie sehr japanisch oder fast schon Manga-artig aussehen zu lassen. Und das ist eben auch mein größter Kritikpunkt an dem Heft. Es wirkt fast wie ein Manga. Also es ist wirklich es ist keine gute Mischung aus Comic und Manga, sondern es ist eher so eine gewollte Mischung. Also man wollte wohl wirklich hingehen und sagen so, hey komm, ne, was gefällt den Mädels am besten? Ja komm, wir machen das Ganze mal ein bisschen wie ein Manga. Nur weil man jetzt einen Charakter hat, der also tatsächlich auch ein Mädchen ist, das irgendwie optisch auch so an Mädchen auszurichten, finde ich irgendwie verkehrt. Weil wie gesagt, ich habe auch gerade irgendwie 31 Hefte Spider-Girl hinter mir und das war auch nicht gezeichnet wie ein Manga, sondern einfach wie ein Superhelden-Comic. So, und das brauche ich halt auch nicht. Das ist mein größter Kritikpunkt. Mein zweiter Kritikpunkt ist, dass im Prinzip Cindy Moon die gleichen Sachen erlebt, wie sie Peter Parker erlebt hat. Sie arbeitet eben auch tatsächlich für eine Newsagentur, für den sogenannten Fact Channel, für den arbeitet zufälligerweise auch James Jonah Jameson, was ich auch ziemlich nervig finde. Das heißt, entwickeln sich die gleichen dummen Situationen, wie sie auch in Peter Parkers Leben immer wieder passiert sind. Das heißt, Jameson schreit rum und macht Cindy Moon nieder nach dem Motto, hier, New Girl, und macht dieses, macht das hier. Dann kriegt sie noch irgendwie einen Spitznamen, den ich gerade vergessen habe von ihm. Und das ist also alles ein bisschen gewollt. Und wo ich dann auch gesagt habe, so, wieso wiederholt ihr das? Wieso lasst euch doch für diese Figur was Eigenes einfallen? Lasst die doch nicht auch noch bei einer Zeitung oder bei einem Fernsehsender arbeiten. Lasst doch einfach behindert. Also das ist, ich fand das wirklich nicht in Ordnung. Also das war wirklich, das hat keinen Spaß gemacht, das nochmal zu lesen. Also ich habe mich, das war wirklich wie ein Déjà-vu. Ihre Familie scheint verschwunden zu sein. Geht mir auch am Arsch vorbei, weil ich halt mit ihrer Familie überhaupt nichts zu tun habe. Also ich habe mich in diesem einen Heft nicht mit ihrer Familie akklimatisieren können, weil sie einfach, oder auf den paar Seiten in Rückblenden, wo sie eben mit ihrer Familie zu tun hatte, nur mit den Leuten gestritten hat. Du bekommst überhaupt keine Möglichkeit, dich mit diesen Figuren irgendwie zu identifizieren. Ich ziehe nochmal den Vergleich zu Spider-Girl, weil da wurde das ganz anders geklärt. Da war wirklich ein Familienleben zwischen Mayday Parker, zwischen Peter Parker und zwischen Mary Jane. Das war wirklich ein funktionierendes Familienverhältnis, was da stattgefunden hat. Mary Jane hat sich um ihre Tochter gesorgt, Peter hat sich um seine Tochter gesorgt, gerade weil er ja auch wusste, dass sie diese Kräfte hat, weil er selber ja jahrelang Spider-Man gewesen ist und für sie nur das Beste wollte. Ich muss nochmal eben dazu sagen, weil ich glaube, das habe ich eben nicht gesagt, Spider-Girl spielt in dieser sogenannten MC2-Kontinuität. Das war also eben, ich glaube, seit 1998 eine Parallelkontinuität. Die haben ihre eigenen X-Men, die haben ihre eigenen Avengers, die haben ihre eigenen Fantastic Four, also in dem Fall sind das Fantastic Five. Das ist im Prinzip so ein vorgezogenes, ultimatives Universum, aber komplett twisted. Viele weibliche Charaktere, das macht extrem viel Spaß. Nur eben nochmal zur Unterscheidung, das ist eben nicht 616er und auch keine parallele Timeline oder irgendwas, alternative Zukunft oder sowas, sondern wirklich eine ganz eigene Kontinuität. So, wie gesagt, mit der Familie von Cindy Moon hatte ich gar keine Chance, mich zu identifizieren. Deswegen interessiert es mich auch nicht, wo die geblieben sind. Sag ich ganz ehrlich, auch wenn das ein Mysterium ist, an dem sie schon sehr lange arbeitet und sie sucht diese Leute tatsächlich. Was ich aber gelesen habe von ihr, ist einfach wirklich so dieses, oh, ich kann alles und ich weiß immer alles und bläh. Und die ist einfach wirklich so diese Mary Sue, sagt man ja so schön, ne? Also diese Charakterin, die einfach wirklich immer alles hinkriegt und immer alles kann und super Fähigkeiten hat. Das merkt man auch in Spider-Verse übrigens. Ne, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, dass sie wirklich so eine richtige Mary Sue ist, die immer alles kann. Ich bin gespannt nächste Woche auf das Spider-Gwen-Heft, was rauskommt. Die erste Ausgabe, die kriege ich im Print. Da freue ich mich extrem drauf, weil ich liebe dieses Cover, diese Farbgestaltung, diese fast schon regenbogenartigen Farben auf dem Cover. Ihr Kostüm finde ich auch super. Also wirklich komplett angezogen, immer noch irgendwie weiblich und immer noch sehr, sehr kostümartig, ohne irgendwie jetzt billig und sexy zu wirken. Also dieses Spider-Gwen-Kostüm ist alles, aber nicht sexy. Aber sie ist halt eben ganz angezogen. Ne? Und das ist irgendwie auch ein cooles Kostüm. Es sieht einfach wirklich aus wie jemand, der sich als Superheld anzieht, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen so Hipster-Klamotten anzieht und nicht einfach nur irgendwie Brüste und Popo zeigen muss. Und ich bin wirklich gespannt, wie Spider-Gwen dann nächste Woche ausschaut. Ich bin auch gespannt, welche von den beiden Figuren dann Secret Wars überlebt. Ich würde mir wünschen, dass es Spider-Gwen ist, tatsächlich. Ich gönne Silk dieses Überleben nicht, weil ich die Figur tatsächlich nicht mag. Also ich mag auch das erste Heft nicht so gerne. Ich bin nächste Woche sehr gespannt auf Spider-Gwen. Lass die beiden also mal in so einem kleinen internen Wettstreit gegeneinander antreten. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich denke eigentlich nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wahrscheinlich dann auch schon wieder, wenn es heißt Every Spider-Nerd Ever! Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen.